öffne dir einen Himmelskurs und wenn du ihn verstehst, kommst du mit in das Reich. Jetzt gleich, Psilocybe. Das Reich ist das Licht, was sich im Mond bricht und uns gibt die erste Schicht. Zur Erkenntnis des Seins, du bist du und nicht meins, doch sind wir schon drei. Psilocybe. Das Blut gerinnt im Eis, der Dunkelheit sich im Licht erlöst, zum neuen Wandel der Zeit. Der Schmetterling weiß, wie das geht, die Verwandlung zum Bein muss nicht mehr sein. Psilocybe. Das Wasser des Lebens fließt nicht vergebens. Das Auge, das sieht, das Blut, das gerinnt, der Leib, der flieht, der Geist, der sieht. Ich werde dir vergeben, um selbst zu leben. Der reife Geist, der den Tod verspeist. Psilocybe. Psilocybe.